Diese Deutung könnte einige Mitglieder des Hohen Rates dazu veranlasst haben, den Römern einen Hinweis zu geben, dass dieser Mann aus Nazareth eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstelle und dass man ihn schleunigst zum Schweigen bringen müsste. Angesichts der Sympathien, die viele Festbesucher für Jesus hegten, könnte eine heimliche Festnahme verabredet worden sein. Die erfolgte in der darauf folgenden Nacht durch ein römisches Kommando, vermutlich in Begleitung einiger bewaffneter Juden. Merkwürdigerweise scheint den Evangelisten nichts daran zu liegen, das Passionsgeschehen möglichst detailgenau wiederzugeben. Das zeigt ihre jeweils unterschiedliche Darstellung. Was im Einzelnen wirklich geschehen ist, lässt sich kaum genau ausmachen. Historisch gesichert ist allein, dass Jesus vom Repräsentanten der römischen Besatzungsmacht in Judäa, dem Präfekten Pontius Pilatus, zum Tod am Kreuz verurteilt und, wahrscheinlich am 24. Nisan, das entspricht dem 7. April des Jahres 30 unserer Zeitrechnung, hingerichtet wurde. Der Kreuzigung könnten vorausgegangen sein Vernehmung durch jüdische Autoritäten. Daran anschließend Übergabe an Pilatus mit der Anklage des messianischen Aufruhrs, Verurteilung, Auspeitschung, Abführung zur Richtstätte Golgotha, Kreuzigung zusammen mit anderen Aufrührern, Verspottung durch vorübergehende, relativ schnell eingetretener Tod. Der für alle seine Jüngerinnen und Jünger und erst recht für die Adressaten der apostolischen Predigt unbegreifliche, weil schmähliche Tod Jesu verlangte nach einer Deutung. Darum versuchen die Evangelisten in ihre Darstellung der Kreuzigung schon eine Interpretation der ihnen überlieferten Fakten einfließen zu lassen. Schauen wir uns dazu die Erzählungen der einzelnen Evangelisten etwas genauer an. Zunächst Markus. Er versucht, das Passionsgeschehen theologisch zu deuten, durch das Einbringen von Zitaten aus den Schriften des Alten Testaments. So legt Markus dem Gekreuzigten das Wort in den Mund: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der erste Vers des Psalms 22. Jeder Jude kennt diesen Psalm und weiß, dass die folgenden Verse durchzogen sind von einem großen Gottvertrauen. Der Psalm erscheint überhaupt wie eine Art Textbuch der Passion und ihrer Auslegung. Es ist das Gebet eines Verfolgten, der sich von Stieren und Hunden umlagert sieht, den die Menschen mit Spott und Hohn überschütten, den alle angaffen, dessen Kleider verlost werden, dem die Zunge vor Durst am Gaumen klebt, der aber dennoch am Ende die Treue des Herrn lobpreist. Mit diesen Anspielungen und Zitaten stellt der Evangelist den leidenden Jesus in die lange Reihe unrechtmäßig verfolgter und unschuldig leidender Menschen zu allen Zeiten. Ein zweites Motiv ist die Tempelkritik. Der Vorhang zerreißt, das Allerheiligste wird profaniert. Der Tod Jesu bedeutet den Bruch mit jeglicher Form kultischer Religiosität. Der Opferdienst von Kultpriestern gehört der Vergangenheit an. Der Ort Gottes ist von jetzt an draußen, vor dem Allerheiligsten, vor den Toren der Stadt, auf Golgotha. Deutlich ist schließlich ein drittes Motiv erkennbar, eine ausgeprägte antijüdische Tendenz der Darstellung. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten sind es, die Jesus beseitigen wollen. Das Volk scheint ihn zunächst zu achten und muss erst durch die hohen Priester gegen ihn aufgehetzt werden. Wer dieses Szenario liest, wird sich kaum einer aufkommenden Abneigung gegen die religiösen Führer Israels und gegen das durch sie aufgewiegelte Volk entziehen können. Dieses Motiv wird noch untermauert durch das Wort des römischen Centurio, der Kreuzigung beiwohnt. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Diesem Heiden erschließt sich im leidenden Menschensohn, der den Verbrecher- und Sklaventod am Kreuz stirbt, das Wesen von Jesu Messias und Gottes Sohn würde. Ein Heide, ein Außenseiter ist es, der das wahre Geheimnis Jesu erkennt. Den Insidern, den Juden, bleibt dieses Geheimnis verborgen.